Alle sind bankrott, das Volk wurde gemästet, jetzt geht es aufs Schafott, die Grenzen abgeschafft, das Geld ist nichts mehr wert und du lebst immer weiter, als wenn überhaupt nichts wär. Oh, oh, oh, oh, als wenn überhaupt nichts wär. Oh, oh, oh, oh, als wenn überhaupt nichts wär. Egal wie man uns jagt, wie man uns auch schikaniert, das ist unser Land, egal was auch passiert. Eine Zukunft für unsere Kinder, das ist, was wir wollen. So geht endlich auf die Straße und bringt den Stein ins Rollen. Oh, bringt den Stein ins Rollen. Oh, bringt den Stein ins Rollen. Pädophile Schweinereien, selbst beim hohen Amtsmann soll's auf dem Rechner sein. Da wird noch gezetert, da wird noch diskutiert, aber jeden Rechten für seine Meinung denunzieren. Oh, oh, oh, für seine Meinung denunzieren. Oh, oh, oh, für seine Meinung denunzieren. Egal wie man uns jagt, wie man uns auch schikaniert, das ist unser Land, egal was auch passiert. Eine Zukunft für unsere Kinder, das ist, was wir wollen. So geht endlich auf die Straße und bringt den Stein ins Rollen. Oh, bringt den Stein ins Rollen. Oh, oh, oh, oh, bringt den Stein ins Rollen. Die Front ist jetzt klar. Die Freiheit, frei zu denken, ist nicht für jeden da. Ihr könnt uns heute einsperren, das ist uns einerlei. Doch der Tag, er wird kommen, dann sind wir wieder frei. Oh, oh, oh, dann sind wir wieder frei. Egal wie man uns jagt, wie man uns auch schikaniert, das ist unser Land, egal was auch passiert. Eine Zukunft für unsere Kinder, das ist, was wir wollen. So geht endlich auf die Straße und bringt den Stein ins Rollen. Egal wie man uns jagt, wie man uns auch schikaniert, das ist unser Land, egal was auch passiert. Eine Zukunft für unsere Kinder, das ist, was wir wollen. So geht endlich auf die Straße und bringt den Stein ins Rollen.